Ab jetzt läuft das Club-Ding. Feel this. Live, laut, lässig. Unser Ding. Club-Ding mit Florian. Einen schönen Sonntagabend. Willkommen zum Club-Ding diese Woche. Heute mit einem Special zum Tropical Mountain Festival, dem höchsten Haus- und Elektro-Festival. Das findet im Saarland statt am 7. Juni. Das ist ein Freitag auf der Alm in Landsweiler-Rieden. Und damit ihr dabei sein könnt, verlosen wir natürlich 2x2 Tickets später für euch. Einfach eine Mail an clubding@unserding.de schreiben. Zusätzlich gibt es dann ab 22 Uhr heute ein einstündiges DJ-Set von Kungs aus Frankreich, der am 7. Juni dort auch auflegen wird. Und der wird auch dabei sein, Sonderling hier mit seinem Track Tunnel Vision im Don Diablo Edit. Glücklich war das hier von Enduro Disco beim Clubding. Heute geht's in der Show um das Tropical Mountain Festival. Das ist von Clubding mitveranstaltet. Und dieses Jahr wird es am Freitag, dem 7. Juni sein. Es ist das höchste Haus- und Elektro-Festival. Und es findet im Saarland auf der Alm in Landsweiler-Rieden statt. Besonders das Line-Up dieses Jahr ist echt geil geworden. Eben schon gehört, Sonderling aus Belgien. Der bringt auch seinen Landsmann Lost Frequencies mit. Und aus Frankreich gibt's Kungs, von dem wir heute ab 22 Uhr einen DJ-Mix hören werden. Durchstarter Hugel ist auch mit am Start. Seit Bella Ciao kennt man ihn ja. Und den hier kennt er bestimmt auch. What the fuck von Hugel beim Clubding jetzt für euch. footsteps of last year by degrees. Pressed up to the glass door, I couldn't watch you leave. Der neue Remix von Purple Disco Machine. Der hat sich hier an Folds mit In Degrees bedient. Und für alle, die noch keine Tickets für das Tropical Mountain Festival am 7. Juni in Landsweiler Reden haben, einfach eine Mail schreiben, clubding@unserding.de. 2x2 Tickets haben wir hier rumliegen. Und dann seid ihr mit dabei bei diesem schönen Haus- und Elektrofestival im Saarland. Zwischendurch spiele ich euch jetzt noch Be Right There von Kungs, auch einer der Headliner dieses Jahr beim Tropical Mountain. We'll be right back.

Das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix für euch. Die Tickets haben wir verlost. 2x2 Tickets fürs Tropical Mountain. Kommen wir auch schon zum Ende der ersten Stunde. Denn ab 22 Uhr geht's ja hier mit Kungs eine Stunde lang in the Mix für euch los. Vorher noch Tracks von Lost Frequencies, der am 7. Juni in Landsberg Arena auch mit am Start sein wird. Ich habe hier seinen neuen Remix von American Boy für euch aufliegen. Und danach gibt's noch eine Nummer von Flashmob, Monkey und einen neuen Remix von Paul Woolford, der hier Hot Chip geremixed hat. Unser Ding. Club Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. This the number one, this the number one, this the number one champion sound. This the number one, this the number one, this the number one champion sound. This the number one, this the number one, this the number one champion sound. Will someday. Estelle, we about to get down. Club-Ding, die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Sounds of the Underground, 22 Uhr. Kungs ist am Start. Eine Stunde lang hier für euch jetzt in the Mix. Der perfekte Vorgeschmack aufs Tropical Mountain. Wir hatten heute die Special Show für das Festival, was wir am 7. Juni für euch präsentieren in Landsweiler Reden im Saarland auf der Alm. Und ja, damit ihr so ein bisschen wisst, was euch erwartet, die nächste Stunde mal reinhören. So wird das sein. Kungs für euch in the Mix jetzt. Unser Ding. Club Ding. DJ Mix. Clubding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding.

Unser Ding. Club Ding.

Unser Ding. Club-Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. Show me what you want, show me easy, show me hearty. I'll be what you want, and it's physical, keep it spinning, show me.

unser Ding. Club Ding. Club Ding.